Sie tanzt wie eine Göttin, sie singt wie Glockenklang. Die Liste ihrer Verehrer ist viele hundert Meter lang. Und wenn dir etwas nicht gelingen will, dann regelt sie's. Ich steh für alle Zeiten in der Schuld der schönsten Unbekannten von Paris.